Auf den ersten Blick erinnern die Geräuschfühler der Firma Microflown Technologies aus dem niederländischen Zevenaar an einen Laserpointer. Doch anstelle einer Lichtquelle gucken vorn aus dem fingerdicken Metallzylinder zwei streichholzgroße Stifte heraus. Auf der Spitze des bronzefarbenen sitzt ein Halbleitersensor, der den Schalldruck misst, ganz ähnlich wie jedes handelsübliche Mikrofon. Der silberne Stift daneben hat es aber in sich. Zwei haarfeine Heizdrähte an seiner Spitze messen, wie schnell die Luft daran vorbeiströmt und aus welcher Richtung sie kommt, und liefern so wertvolle Informationen, die gängige Schallsensoren nicht bieten, erklärt Alex Kurs, der Geschäftsführer von Microflown Technologies. Wir messen letztendlich die Temperaturdifferenz von den beiden Drähten. Sie können sich vorstellen, wenn man so eine Anströmung hat, entsteht Wärmeübertragung zwischen den beiden Drähten. Der erste Draht kühlt ab, die Luft wird ein wenig wärmer und die zweite Draht kühlt ein wenig weniger ab. Wenn ich jetzt den Wandler drehe, 180 Grad, ist es genau umgekehrt. Deswegen das Signal ändert sich dann auch. Das ist eine komplette Richtungsempfindlichkeit, breitbandig. Die Messfühler aus dem Mikrolabor verraten also nicht nur, wie laut ein Geräusch ist, sondern auch, wo sich die Schallquelle befindet. Um das mit herkömmlichen Sensoren herauszufinden, muss man mindestens zwei davon zusammenschalten und die Laufzeitunterschiede messen, wofür uns die Natur mit zwei Ohren gesegnet hat. Lärmquellen mit einem einzigen Sensor orten zu können, ist einer der Vorteile des pfiffigen Tandem-Sensors. Die Kombination seiner simultanen Messwerte für Schall, Druck und Luftströmung erlaubt es außerdem, die Schallintensität einer Lärmquelle direkt zu messen, und zwar unabhängig von Hintergrundgeräuschen und reflektierenden Flächen in ihrer Umgebung. Für die akustische Innenraumoptimierung von Autos ein entscheidendes Plus, betont Alex Kurs. Denn das üblicherweise nötige Abkleben der Scheiben mit schallabsorbierendem Schaumstoff wird damit überflüssig. Der wesentliche Vorteil unserer Sensorik besteht eigentlich daraus, dass wir in einem Wagen, ohne dass man die Räumlichkeit schalltot machen muss, dass wir eigentlich schon in der Lage sind, die Schallquellen zu orten, die eigentlich den Schalldruck an den Ohren bestimmen. Wir sind in der Lage, das zu analysieren während eines Fahrtes. Und das kann keine andere Technologie. Das sind wir einzigartig. Die Autoakustiker sparen dadurch Zeit. Und dank freier Sicht durch die Scheiben können sie Lärmquellen nicht nur auf dem Rollstand aufspüren, sondern auch während einer Testfahrt. Kein Wunder, dass inzwischen viele Autobauer Microflown-Lounge-Technik einsetzen. Auch die Innenräume von Hubschraubern und vom Nachfolger des französischen Schnellzugs TGV haben die Niederländer bereits belauscht. Unsere Sensoren werden benutzt für Produktentwicklung, damit man Produkte leiser machen kann. Aber werden auch benutzt für Endkontrolle, so in einer Fertigung. Und eigentlich unsere Stärke, wir sind in der Lage, die Produkte abzuhören sozusagen, auch mit Hintergrundgeräuschen. Und mit einem herkömmlichen Schalldruckmikrofon wäre so etwas nicht möglich. Neben der Analyse des akustischen Nahraumes, die beim Sounddesign von Produkten wichtig ist, können die richtungsempfindlichen Strömungsfühler aus Holland aber auch in die Ferne lauschen. Und das macht sie fürs Militär interessant. Indien hat bereits einige der Messfühler an der Grenze zu Pakistan installiert. Aus der Kombination ihrer Daten kann ein Computer die Flugrouten hinter dem Horizont verborgener Hubschrauber errechnen, die nur höher, aber nicht sichtbar sind. Details zur Präzision der akustischen Fernortung darf Alex Kurs nicht verraten. Nur so viel. Mit Fördergeldern von EU und in Kooperation mit der NATO lote man derzeit weitere Anwendungen aus. Geräuschbasierte Kollisionswarnsysteme für unbemannte Flugzeuge wären eine Option, die rasche Lokalisierung feindlicher Soldaten eine andere. In einer Kriegszone zum Beispiel, wenn man Scharfschütze irgendwie versucht zu lokalisieren oder unter Angriff steht, brauchen zwei Soldaten schon recht gute Informationen, woher überhaupt der Angriff kommt. Und da ist eigentlich unser Konzept von Vektorsensoren sehr leistungsfähig. Aber das ist wirklich auch für uns Neuland. Wir beschäftigen uns wirklich damit mit drei Forschern, um das weiterzuentwickeln.